1 Live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel. Manuel. Dennis. Ruffelkopter. Und Sie. Dennis. Wohnzimmer. Oh, wir sind am Ende. Im Netz steht, wir müssen wegen dem heißen Sommer mehr für Strom zahlen. Zeig mal. Ich spare schon in meiner Bibi Blocksberg Spardose jeden Cent. 1 Cent. Hex. 2, 3, 4. Sparen. Yeah. Alter! Da steht, mehr zahlen müssen nur die, die in der Hitze oft einen Ventilator angemacht haben. Da fällt mir ein, ich hatte diesen Sommer auch oft den Ventilator an. Für meinen Dino-Fight-Channel. Und jetzt der Hauptkampf. Velociraptor versus Ventilator. Velociraptor wird von Ventilator geschreddert. Aber Ventilator verliert die Flügel. Brutal. Hola, Jungs. Hi, Sie. Hattest du diesen Sommer oft den Ventilator an? Ich habe immer einen Taschenventilator in der Handtasche. Ach, du meinst das vibrierende Ding aus deinem Schlafzimmerschränkchen? Nein. Was hast du in meinem Schlafzimmerschränkchen zu suchen? Ich habe nur geraten. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Yogamatten. Tag, Herr Braunschweig. Wir haben Schiss, dass wir mit Ventilatoren zu viel Strom verbraucht haben. Gegen Hitze im Haus gibt's nur eine Lösung. Einfach Kühlschrank aufmachen, die ganze Nacht auflassen und Klimaanlage auf voller Pulle. Aber wird das nicht mega teuer? Ne, ihr müsst nur wieder in die eigene Wohnung gehen. Genial! Lasst euch von Noob und Nerd wecken mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.